Bereits G. Weizsäcker hat erkannt, dass in dem von der Apostelgeschichte beschriebenen Wirken der Urapostel in breitester Öffentlichkeit ein schweres Problem aufgegeben worden ist. Da wir später seine Lösung dieses Problems ausführlich begutachten müssen, wollen wir auf seine Ausführungen näher eingehen. Weizsäcker schreibt: Viel wichtiger noch als alle Bedenken gegen die einzelnen Teile der Apostelgeschichte ist das Ergebnis der Prüfung der Auffassung, welche der Verfasser von der Gesamtlage hat. Diese Auffassung beschränkt sich eben nicht darauf, dass es im ersten Anfange eine Zeit der Verborgenheit und des Friedens für die Gemeinde gab. Seine, des Lukas Darstellung, arbeitet mit ganz anderen und sehr stark aufgetragenen Farben. Im grellsten Lichte ist ausgeführt, dass die Apostel vom Pfingstfest an öffentlich vor der ganzen Stadt ihre Ansprache halten, dass sie ebenso alles in Bewegung bringen durch Wunder und Anblick ihrer Wundertaten, dass auch das innerste Leben der Gemeinde vor jedermanns Augen liegt. Geschichtlich ist eine solche Anfangszeit unmöglich. Man müsste denn annehmen, dass die Verurteilung und Hinrichtung Jesu von der öffentlichen Gewalt ganz im Widerspruch gegen die Ansicht der Masse geschehen sei. Aber so wenig dies überhaupt begründet ist, so wenig liegt es im Sinne des Verfassers der Apostelgeschichte, der vielmehr diese ganze Bewegung jetzt erst entstehen lässt. Wäre aber eine solche überhaupt denkbar, so wäre sie doch ohne Zweifel rasch unterdrückt worden. Sie hätte gerade die Duldung der Anhänger Jesu sofort unmöglich gemacht, sie hätte es den Behörden unmöglich gemacht, die Anhänger des Hingerichteten zu schonen und erst abzuwarten, ob diese noch etwas weiteres unternehmen werden. Eben aus diesem Grunde aber ist auch das Auftreten der Apostel selbst in solcher geradezu herausfordernden Weise unmöglich. Mit bewundernswerter Klarheit und Eindringlichkeit hat Weizsäcker hiermit das Generalproblem gekennzeichnet. Der absolute Kritiker wird mit Genugtuung konstatieren, wie energisch Weizsäcker an dieser Stelle die Relativmethode ignoriert und stattdessen die papierenden Tatsachen mit dem Maßstab der lebendigen Wirklichkeit abzumessen. Und im Lichte des wirklichen Lebens betrachtet, kann das Urteil über die herausfordernde öffentliche Propagandatätigkeit der Jünger gar nicht anders lauten als: In dem angegebenen jüdischen Milieu und unter den geschilderten Verhältnissen war ein derartiges provozierendes Auftreten einfach unmöglich, beziehungsweise es wäre nach ganz kurzer Zeit unmöglich geworden. Um die Richtigkeit dieses Satzes voll einzusehen, wollen wir uns jetzt konkret und lebendig vergegenwärtigen, was eigentlich damals, kaum ein Jahr nach der Hinrichtung Jesu in Jerusalem, vorgefallen sein soll. Da traten also nach Angabe der Apostelgeschichte auf Straßen und Plätzen Jerusalems Männer auf und gaben durch aufrührerische und beleidigende Reden gegen die Obrigkeit Veranlassung, dass die ganze Stadt sich mit ihnen wohl oder übel beschäftigen musste. Bedenklich für diese verwegenen Volksredner und Agitatoren war allein schon der Umstand, dass sie sich offen als Jünger des erst ganz kürzlich hingerichteten Nazareners ausgaben. Denn von Leuten, die mit dem verurteilten Gotteslästerer gemeinsame Sache gemacht hatten, sah man es natürlich herzlich ungern, wenn sie nun öffentlich schon wieder von sich reden machten. Ich bitte den Leser nicht zu übersehen, dass ich hier, wie bereits eingangs des Kapitels bemerkt, aus taktischen Gründen voraussetze, die Jünger hätten die Katastrophe des Meisters ganz unversehrt und unangetastet überstanden, weil sie geflohen waren. Besonders die jüdische Obrigkeit hatte alle Ursache, über das plötzliche Wiederauftreten dieser Männer ungehalten zu sein. Und das umso mehr, nachdem man erfahren hatte, was für Reden die Jünger führten. Sie klagten nämlich in aller Öffentlichkeit das heilige Synedrium des Justizmordes an, begangen an dem unschuldig hingerichteten Jesus von Nazareth. Hier halten wir einen Augenblick ein, um zu überlegen, was in einem solchen Falle im wirklichen Leben des damaligen Judenvolkes ohne allen Zweifel geschehen wäre. Die öffentlichen Ankläger wären auf der Stelle verhaftet worden. Doch noch haben wir diejenigen Punkte der Reden gar nicht erwähnt, welche alle Gemüter in viel heftigerem Maße in Wallung brachte. Die Jesusjünger verkündeten ganz ungeheuerliche Dinge. Ein unvergleichliches Wunder sei geschehen. Der hingerichtete Meister sei vom Tode wieder auferstanden. Er lebe wieder. Für das Synhedrium, für die ganze jüdische Bevölkerung, musste diese wahnwitzige Behauptung wirken wie ein Schlag in ein Wespennest. Jene Männer hatten aber auch noch weitere, noch viel ungeheuerlichere Überraschungen zu bieten. Sie versicherten hoch und heilig, der auferstandene Meister sei nicht etwa auf dieser Erde geblieben, sondern von Jahwe selbst in den Himmel geholt worden. Jesus von Nazareth sitze jetzt zur Rechten Gottes. Dem starr vor Erstaunen und Entsetzen zuhörenden Judenvolke wagten dann die Jünger noch ins Gesicht zu verkünden, Jesus sitze nicht etwa still und beschaulich wie ein gewöhnlicher Engel an Jahwes Seite, sondern der Allmächtige habe ihm ein Amt übertragen, das Amt des Messias, des Heilandes. Von nun an könne nur der Mensch sündlos und gerecht und vor allen ewigen Verdammnis gerettet werden, der an den gekreuzigten, auferstandenen und erhöhten Jesus von Nazareth als den von Jahwe eingesetzten Retter glaube. Auf der ganzen Welt sei fortan in keinem anderen Namen Heil.